Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 351. Was lange währt, wird nicht immer gut. Thema heute: schnell ging's ja, Locations in Google Plus entfernt. Ja, und natürlich dann die Konsequenz daraus, aber komme ich gleich dazu. Die News hatten sich diesmal in Grenzen gehalten, ich weiß auch nicht wieso. Eigentlich so was Großes gab es eigentlich nur das S8, ja, was da jetzt ja vorgestellt wurde, kann man sagen. Bei der Community gab es auch was und die App der Woche diesmal was ganz anderes als normal. Normal ist ja immer ein Spiel, ne? Diesmal nicht. Ja, langsame. Ich fange erstmal anders an. Schnell ging's, ja, Locations. Der Dienst, um seine Bekannten, die man freigegeben hat, zu sehen, wo die sind, ja, war eine Funktion, die war zumindest bei mir mal beliebt, ja, in Google Plus. Und so hieß es letzte Woche, dass diese Funktion entfernt wird aus Google Plus und zu Maps geht, in einer leicht abgeänderten Version, aber eben zu Maps. Da hatte ich ja noch ein paar Bedenken angemeldet. Die haben sich zerstreut, ja, denn es ist tatsächlich so, dass man es genauso wie bei Google Maps machen, bei Google Plus Locations machen kann. Man kann die Positionsfreigabe generell auf unbestimmte Zeit abgeben, jemand, wenn man das möchte. Und das ist eine wichtige Voraussetzung gewesen für mich, wie ich letzte Woche erklärt habe. Auch aus Sicherheitsgründen habe ich den Location-Dienst immer aktiviert. Natürlich, schon seit es den gibt. Damals hieß es auch noch Google Latitude und war damals auch wieder bei Maps. Also im Prinzip ist es wieder zurückgewandert zu der Stelle, wo das mal angefangen hat. Und jetzt die Woche, ruckzuck, auf einmal gab es eine Nachricht auf Google Plus Locations, als ich da drauf getippt habe, dass es die Funktion hier nicht mehr gibt und dass sie jetzt auf Google Maps ist. Ich habe mal einen Schreck bekommen, okay, geguckt und siehe da, tatsächlich Glück gehabt, ja, in der Tat Glück gehabt. Ja, da gab es nämlich bei der Umstellung noch ein paar Probleme, dazu später mehr. Ja, jetzt ist der neue Location-Dienst bei Google Maps und er ist genau wie auch der andere Location-Dienst nicht wirklich Echtzeit. Auch wenn das so beworben wurde bzw. gesagt wurde in dem Video und das war ja das, was ich erzählt habe, ja, wo man das dann sehen kann, dass tatsächlich sich die Leute auch bewegen auf der Karte. Und da wurde von Realtime gesprochen, also von Echtzeit. Und das ist nicht der Fall. Ja, also es ist jedenfalls im Moment noch so bei mir, wie es bisher auch immer war. Man sieht die Position des letzten Sendens des anderen Telefons und da bewegt sich also nichts. Ja, und teilweise sind die auch nicht ganz so aktuell, muss man leider sagen. Ist vielleicht jetzt am Anfang noch problematisch, wird es im Auge behalten. Normalerweise sind da Verzögerungen so 2-3 Minuten. Hier habe ich bisher ja etwa 14 bis 20 Minuten Verspätung, das ist natürlich viel zu viel, damit kann man nichts mehr anfangen. Und damit muss man erstmal warten, wie es sich entwickelt. Die Integration ansonsten ist eigentlich recht schön gelungen. Ja, also ist an der richtigen Stelle in Maps halt. Man kann dann oben sehen, mit wem man das die Location, also den Standort teilt. Ja. Man kann dann diese Person auch direkt auswählen. Und dann sieht man eben diese, also die Position von denen und das funktioniert zumindest mal gut. Ja, optisch finde ich, ist es auch okay. Natürlich, wenn man sich an sowas gewöhnt hat, wie bei Google Plus, dann ist es schon eine gewisse Umstellung, ja, definitiv. Aber ich denke, dass in dieser Form das häufiger genutzt werden kann, weil es klarer ist. Vor allem ist es klarer, wer denn jetzt tatsächlich Zugriff hat auf die Position. Das kann man nämlich, wenn man sein eigenes Icon auswählt, also sein eigener Avatar, dann sieht man nämlich eine Liste von allen Leuten, die denen man diese Position mitteilt und auch wie lange, beziehungsweise ob das gerade gemacht wird. Und somit ist das Wichtigste auf jeden Fall schon mal erledigt. In den Settings kann man dann das auch ganz einfach Personen wieder rausnehmen. Das ist auch okay soweit, ja, finde ich. Hauptsache die Funktion ist vorhanden, bis man gibt es eine Funktion, also kann man zeitlich begrenzt sagen, also sagen zum Beispiel, okay, also eine Stunde darf der meine Position sehen, ja, und danach sieht das nicht mehr. Und die andere Option ist dann eben, man kann eben freie Zeit wählen oder eben, bis man es wieder ruft. Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion natürlich für mich. Was ich vermisse ist, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, okay, also derjenige, der sieht nur den Ort, wo ich bin, und derjenige sieht nur, oder sieht die genaue Position, wo ich bin. Das war eigentlich ganz praktisch auch, so konnte man das ein bisschen abstufen, ja, weil, ist eine Sache von Vertrauen natürlich, ja, da kann man sagen, okay, den kenne ich jetzt nicht so gut, also der kann zwar sehen, wo ich so in etwa bin, aber nicht genau, ja, und wichtig eben zum Beispiel auch für mich dann, wenn ich Geocachen gehe, dass die Person meines Vertrauens auch tatsächlich die ganz exakte, möglichst exakte Position jederzeit sehen können, wo ich mich aufhalte. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, funktioniert also gut bei mir. Da hatte ich aber nochmal Glück gehabt. Ja, ich habe ja gesagt, das ist eine extrem wichtige Funktion für mich, auf die will ich überhaupt nicht verzichten. Ich hatte mich schon mental darauf vorbereitet, dass, falls es diese Funktion mit dem unbegrenzt Teilen eben nicht gibt, dass ich dann eine Alternative suche. Da wäre ich aber wirklich in Zugzwang gewesen, denn von heute auf morgen ist diese Umstellung passiert, was ich ja generell sehr gut finde. Und das hat, wie gesagt, auch bei mir geklappt. Deswegen bravo Google, endlich mal gesagt, getan. Und zack. Um fließend zu den News zu kommen, ja, das hat leider aber nicht für alle Leute so geklappt. Und die Schuld sind langsame Updates und diese sogenannten Staged Updates. Ja, also das heißt, nicht jeder kriegt sofort das Update, sondern erst kriegt die Gruppe, dann die Gruppe angeblich wahllos ausgewählt, okay, ja. Und so kriegen dann nach und nach alle Leute. Das kann dann ja auch mal Wochen dauern, bis jeder sein Update hat. Diesmal hatte ich Glück, ja, und es ging relativ schnell. Aber es gibt noch einen weiteren ganz, ganz schlimme Sache, die seit einiger Zeit sich so eingebürgert hat bei Google. Und zwar die Trennung. Es gibt App-Updates, die Apps werden also ausgeliefert. Gut, wunderbar, dann hat man die App und dann hat sich noch nichts geändert. Und dann kommt die zweite Stufe, der Server-Side-Wechsel. Ja, das heißt also, Google muss selbst dann diese Funktion auf den Servern für die einzelnen Leute aktivieren. Und da gibt es immer wieder große Probleme. Da nützt auch nichts mehr, wenn man dann eine neue APK installiert. Ja, wenn man zum Beispiel nicht warten will, bis so eine Funktion existiert, da kann man sich die neue APK installieren, so oft man will. Dann geht es trotzdem noch nicht, weil eben für diesen IP-Bereich oder beziehungsweise für diesen Regionalbereich, in dem man sich aufhält, diese Funktion noch nicht freigeschalten ist, und dann funktioniert es auch nicht. Fertig. Egal, was für eine App-Version man hat. Diese Server-Side-Updates sind ein Fluch, finde ich ganz, ganz schlimm, und sind auch fraglich. Ja, was soll das? Ja. Und jetzt gab es auch deswegen Probleme. Denn die Google Plus Funktion ist abgeschaltet worden. Aber bei vielen Leuten ist diese Funktion bei Google Maps noch nicht aktiviert worden. Entweder hatten die Leute sogar die App noch nicht bekommen oder die Server hatten diese Person noch nicht freigeschaltet, so dass einige Leute ziemlich lange eben ohne diese Dienste waren, ohne diese Funktion waren. Quasi, man hat die aus dem anderen Programm gesperrt, obwohl sie bei dem anderen noch nicht freigeschalten war. Und sowas funktioniert, wenn man an drei Stellen Updates macht. Ja. Hier in dem Fall zwei Apps sozusagen und nochmal ein Server-Side-Update. Ja, dass es da Schwierigkeiten gibt, das kann man sich ja schon mal ausmalen. Also finde ich überhaupt nicht schön, sowas. Und gut, bei diesem Dienst waren sicherlich die Zahl der Betroffenen noch überschaubar. Ja, aber wenn man sich das vorstellt, dass das vielleicht mal, weil die Server-Side-Updates werden ja auch bei wichtigen Diensten gemacht, ja, also zum Beispiel Gmail. Wenn da mal sowas passiert, na dann aber, ja, dann wird's aber haarig. Ja. Beim Messaging-Service, da ist auch immer wieder dann die Frage, oioioioi, was ist denn hier los? Ja, da kann das auch passieren. Übrigens, ich habe was bei Google Allo entdeckt, und zwar da ist eine Person drin, ja, die ist ganz lieb, und die macht aber nicht immer Updates, die Person, ja. Und jetzt habe ich hier Probleme. Ja, da gab es offenbar Änderungen an den Google Play Services oder an Allo, weiß ich noch nicht genau. Und die Updates sind noch nicht gemacht worden bei der Person. Und jetzt gibt es Schwierigkeiten beim Übertragen von Nachrichten über Allo. Die Nachrichten dauern extrem lange, so als ob das andere Gerät quasi nicht mehr oft genug den Status abfragt. Ja, also das ist ein bisschen kompliziert. Es sind ja sogenannte Push-Nachrichten. Ja, früher ging das viel, viel schneller in Echtzeit, aber das hat halt jede Menge Saft gekostet. Strom, also Akkuverbrauch. Und dann hat man das mit diesem DOS-Modus insoweit geändert, ja, dass eben, naja, die Google-Dienste etwas stromsparender kommunizieren können. In der Praxis bedeutet das, dass es viel, viel länger dauert, bis eine Nachricht eintrifft. Ich merke das immer wieder. Ich habe hier das Tablet und das Smartphone, ja, das Pixel, ja, und am Tablet gehen die Nachrichten, sowohl Mail als auch Google Plus Nachrichten als auch Google Foto Nachrichten, alles wesentlich schneller ein als am Smartphone. Oftmals ist es sogar so, dass ich skeptisch werde. Nach einer Minute schalte ich dann das Smartphone an, gehe dann in die App und dann wird erst die Nachricht angezeigt. Wer weiß, wie lange das gedauert hätte. Das geht so nicht. Das finde ich absolut unmöglich. Aber anscheinend hat es hier auch bei Allo oder den Google Play Services oder sogar beides Updates gegeben, die jetzt halt diese Person noch nicht hat. Und deswegen gibt es Schwierigkeiten mit den Nachrichten, mit der Nachrichtenübermittlung. Deswegen auch ein Appell an euch. Leute, macht die fucking Updates. Ja. Das ist zwar super schön, wenn man sagt, na, da will ich erstmal gucken. Und da warte ich erstmal ab, bis die Bugs beseitigt sind. Und hin und her. Ja, aber dann könnt ihr unter Umständen diese App nicht mehr richtig nutzen. Ja. Weil oftmals sind eben Änderungen da, die auch die Verbindung zu den Servern nicht mehr gewährleistet, wenn ihr nicht die neueste Version habt. Ja, offenbar ist es so wieder passiert. Ja. Geht nicht, ist nicht okay, ist nicht gut. Leute, macht euch das Leben nicht schwer. Wenn ihr ein funktionierendes System haben wollt, müsst ihr die Updates machen. Ja. Ich weiß, das nervt, aber ich bin ja schon froh, wenn Google noch den Überblick behält über sein aktuelles System, also wenn alles geupdatet ist. Aber wenn ihr kein aktuelles System habt, das heißt also die App-Updates nicht macht, ja, dann kann selbst Google nichts mehr machen. Ja, dann können Nebeneffekte auftreten, die kann niemand abschätzen. Sehr nervig alles, klar. Aber das Thema, das wird uns noch eine Zeit lang verfolgen. Ich würde mir wünschen bei Google, dass sie weniger auf Server-Side-Updates setzen oder diese sogar ganz vermeiden und die App-Updates auch nicht mehr in Kontingente raushauen, sondern dass endlich wieder alle Leute diese Updates sofort zu gleicher Zeit bekommen. Boom! Ja, vielleicht mal noch eine halbe Stunde Verzögerung, dann ist es in Ordnung. Ja, das birgt gewisse Risiken, genau, aber wie man sieht, das hier birgt auch so einige Risiken, ja, und macht den ganzen Update-Prozess absolut intransparent. Meiner Meinung nach ist das totales Chaos mit den Updates momentan. Und zwar nicht, ich meine damit jetzt nicht die Firmware-Updates, sondern allgemein Updates, App-Updates, totales Chaos. Da muss langfristig oder mittelfristig was gemacht werden von Google, ein neues Update-System. Ja. Das wird einigen wahrscheinlich dann auch nicht schmecken, weil ich weiß schon, worauf das hinausläuft dann, aber ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Google Fotos hat auch ein paar Probleme beim Backup. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das an irgendwelchen Updates liegt, oder am Server. Ich werde auch demnächst mal noch was anderes probieren mit der Löschung von Daten, obwohl ich das schon ein paar Mal eigentlich gemacht habe. Vielleicht kommt das Problem ja auch daher. Ja. Jedenfalls scheint mir das Backup von meinen Fotos auf Google Fotos, also in die Cloud, nicht mehr konsistent zu sein. Und das ist absolut schlimm, denn das ist etwas, worauf ich mich auch verlassen muss. Und letztens ist etwas passiert, das konnte ich ja gar nicht glauben. Ja. Also das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich habe es immer wieder, dass ich, wenn ich den Speicher freigebe, ja, gibt ja auch Free Up Space. Ja, im Smartphone diese Funktion, das ist, finde ich, sehr, sehr nützlich, dass der die Fotos dann auf dem Handy löscht und nur noch die aufhebt, die noch nicht per Backup synchronisiert sind. Bei mir eigentlich gar keine. So. Jetzt passiert es immer wieder, dass ich dann Fotos in meinem Kameraordner habe, die eigentlich synchronisiert werden müssten. Sind aber nicht synchronisiert. Dann schaue ich in meinen Google Fotos Ordner auf dem PC wohlgemerkt und sie sind da. Bisher war es kein Problem, dann habe ich gesagt, okay, die sind ja dran. Ja, lösche ich die in dem Device Folder auf meinem Smartphone und dann ist alles okay. Sind ja im Backup drauf. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich weiß nicht wieso. Da muss was ganz, ganz böse schiefgelaufen sein. Auf einmal werden diese Bilder auch gelöscht in meiner Google Fotos Library in der Cloud, obwohl ich die nur auf den Device Folders, also auf den Geräteordnern im Smartphone lösche. Das ist eine mittlere Katastrophe, vor allem, weil es ja gar nicht stimmt. Ich kann die nicht mehr neu, also markieren und per Backup verschicken. Das kann ich nicht mehr. Ich müsste dann ein neues Album anlegen für diese Fotos, die nicht richtig übertragen wurden. Ja. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Und gleichzeitig ist die Google Fotos Library nicht mehr sicher. Ja. Das ist ein absolutes Chaos. Und ich mache das halt jetzt so, dass ich, falls das passiert, gehe ich in die Kamera-App dann rein und sende die von der Kamera-App. Die kann man dann eben, da gibt es nämlich eine Funktion, wenn man in die Kamera-App geht und diese Bilder auswählt, dann kann man die Funktion wählen, Upload to Photos. Das gibt's in dieser anderen, in der Google Fotos App nicht. Ist ja auch logisch, weil wenn ich in einem Ordner bin, in dem da drin ist, also dieser Ordner wird ja automatisch synchronisiert, wird also automatisch ein Backup gemacht. Dass da dann Bilder drin sind, die nicht synchronisiert sind, wenn ich im Wi-Fi eingebucht bin, kann ja nicht passieren. Also gibt's auch die Funktion nicht, um die zu backuppen. Ja, um die zu sichern, die gibt's ja gar nicht, weil die sind ja in diesem Folder, der ja gesichert werden soll, also müssten die eigentlich gesichert sein. Sind sie aber nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Also muss ich die nochmal hochladen, dann habe ich sie erstmal doppelt drin, in Google Fotos. Dann lösche ich die Device-Folder-Version, dann ist es, und jetzt kommt's wieder, manchmal sind die dann tatsächlich nur noch einmal drin, weil das so passiert ist, wie ich eben gesagt habe, dass da die löscht in der Cloud, obwohl ich sie nur auf dem Gerät Ordner lösche. Oder aber, und das passiert auch, und ich kann es nicht nachvollziehen, warum das eine passiert und manchmal das andere passiert oder manchmal auch gar nichts passiert und es ganz normal übermittelt wird, dass dann eben nur noch das eine Bild drin ist, das ich auch nachträglich dann eben nochmal manuell hochgeladen habe. Ziemlich übel momentan. Die ganze Google Foto App ist inkonsistent im Moment. Entweder gibt es Duplikate oder Bilder verschwinden gleich ganz. Und das darf absolut nicht passieren. Ich habe mich ja noch aufgeregt, weil es so viele Duplikate gibt wegen dieser Geschichte. Ja. Ich hätte mal lieber die Klappe soll halten, ja, weil jetzt gibt's nämlich die Funktion, also die Möglichkeit, dass die ganz verschwinden. Ja, und das kann nicht sein. Also Riesenprobleme habe ich da beim Backup vom Pixel. Und dafür habe ich null Verständnis. Null Verständnis. Es ist auch schwierig, statt einen Bug zu melden, weil der nicht nachvollziehbar ist. Ich weiß gar nicht, wann und wo ich das melden soll in der App, ja, weil das ist nicht nachvollziehbar ist, ja, warum das nicht geht. Das Einzige, was mir auffallen ist, wenn ich von der Kamera-App aus Bilder editiere, aber auch, das ist auch schon passiert mit der Foto-App, aber ich habe das Gefühl, hauptsächlich von der Kamera-App, direkt editiere, die werden dann abgespeichert, also überspeichert sozusagen, ja, dass die dann häufiger nicht richtig gesichert werden. Aber eine hundertprozentig nachvollziehbare Abfolge gibt's da nicht. Also ich habe auch schon Fotos editiert, die sind ganz normal gesichert worden. Ich habe auch schon Fotos nicht editiert, ganz normal aufgenommen, die sind auch nicht gesichert worden. Also wie auch immer, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Totales Chaos. Und das zeigt natürlich, dass auch Google mittlerweile Probleme hat, solche großen Dienste am Laufen zu bringen. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil sie halt immer wieder den Unterbau ändern. Ja, generell halte ich das zwar für was Gutes, aber man muss es schon in einem Rahmen machen, in dem dann auch die Funktionsfähigkeit der Apps eben gewährleistet ist. Übrigens hat dieses Problem nichts mit den Updates zu tun, weil das geht jetzt schon über viele Wochen, ja, und da gab es sowohl für die Google Fotos App schon Updates derweil und auch für die Google Play Services und es hat sich nichts geändert. Ja, es ist nach wie vor dieses Problem und ich weiß einfach nicht, woher das kommt. Vielleicht ist es auch ein Übertragungsproblem oder so, ja. Weil bei dem Provider, wo ich bin, gibt es übrigens immer wieder Probleme bei der DNS-Auflösung bei Google Services. Also oftmals, ich gehe in Inbox, auf einmal schreibt die Mail, auf einmal hat er keine Verbindung mehr zu einem Server. Ja, da muss ich Ewigkeiten warten und dann baut er sie wieder auf, weil er nämlich immer eine falsche DNS-Adresse bekommt, ja. Dieses DNS-Sec, ja, ist der letzte Track, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Ja, somit gibt es massive Probleme bei vielen großen deutschen Providern auf die Google-Seiten zuzugreifen. Ich weiß nicht, ob da Absicht dahinter steckt oder einfach nur Schrott. Übrigens ist es nicht DNSSEC, sondern ist, glaube ich, IPSEC, was ich meine, genau. Und ich finde, also das ist absolut unmöglich. Google, die haben die wichtigsten Dienste überhaupt, die müssen einwandfrei funktionieren. Da interessiert mich IPv4 oder V6 einen feuchten Kehricht. Ja? Wenn IPv6 noch nicht richtig funktioniert, dann dürfen sie den nicht nutzen. Ja, ganz einfach. Ich muss immer eine sofortige Auflösung haben. Und es nützt übrigens auch nichts, ob ich die mit dem Google-Server DNS-Server auflösen lasse oder mit dem Server des DNS-Servers des Providers. Spielt keine Rolle, weil es nämlich eine wunderbare Zwangsdurchleitung gibt, ja, bei diesem Provider. Ja. Das heißt, was man da nutzt, letztendlich im Endgerät an DNS, spielt keine Rolle. Der Router muss trotzdem die DNS anfordern über dieses unsägliche IPsec-Schrottbillig-Drecksoftware, die bei einem Unternehmen eingesetzt wird, ja, die Millionen von Kunden hat. Das darf nicht wahr sein, sowas. Schlamperei. Dann eben, wie gesagt, V6 an Hut stecken. Ja, ich will lieber V4 haben, wo funktioniert, als V6, wo ich solche Probleme habe. Ja. Mir doch egal, wo die ihre IP-Adressen herkriegen. Pff. So, Android Wear 2.0 verzögert sich. Stramm mit dir raten, warum? Wegen Bugs. Aha, schon wieder Bugs. Eieiei, ganz schön buggy heute die Sendung. Wenn es verzögert, weil man weiß, dass es da Bugs gibt, ist es ja zumindest mal nachvollziehbar. Ja, warum? Also wenn es ein Update gibt und es ist alles okay und man kriegt das Update nicht, das zum Beispiel, weil man einen falschen Hersteller hat, dann ist es schon einiges schlimmer. Ja. Aber trotzdem. Gut, ich meine, was soll man da noch sagen darüber? Es gibt ziemlich teure Uhren, die jetzt geupdatet werden sollen auf Android 2.0 und jetzt verzögert sich das weiter. Ja. Gut, mittlerweile dürfte es gehen, also es soll nur bis maximal 4. April dauern, ja, bis die Sachen geupdatet wurden. Und es geht seit Moment. Also ursprünglich war es geplant 15. Februar. Ja, und jetzt ja, kann es bis 4. April offiziell, laut offizieller Aussage dauern. Aber wie gesagt, besser so als das, also wenn es wirklich ein wichtiger Bug war, dann ist es ja ist ja nachzuvollziehen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn da so ein Tag heuer connected, ne? Also ich weiß nicht, für das Geld, vielleicht sind das auch nicht so die Taggies und für die ist das dann nicht so schlimm. Wissen gar nichts vom Update oder sowas, ja. Aber ich wäre ziemlich ungehalten, wenn ich mir eine Uhr für über ein Tausi holen würde, ja, weit über ein Tausi, und würde dann hier die Updates nicht bekommen. Crap. Ja, sind nämlich nicht alle betroffen davon, nicht alle. Ja, Uhren. Gut, Bugs. Haben wir sonst noch Bugs? Nee. Das ist zwar kein Bug, aber das Telefon wird sicherlich Bugs haben am Anfang. Essential. Ja, Andy Rubin macht uns neugierig. Ja, er twittert über dieses Gerät und hat sowas in der Hand. Ja, mit einem sehr, sehr schmalen Rahmen nur. Also, da ist fast kein Bezel, wie man das so schön nennt, vorhanden. Ja. Und er sagt, I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands. Wow. Tja, ja. Also gut, Andy Rubin, habe ich letzte Woche schon gesagt, hat, dass es so ein paar finanzielle Probleme mit der Bank. Hm? Nur jetzt springt ihm Eric Schmidt zur Seite und macht sich für Essential, so heißt das neue Smartphone, das rauskommen soll, macht sich stark. Ja. Er hypt es geradezu und sagt, es kommt bald raus. It's coming soon, hat er gesagt. Unglaublich. Ja, das macht ihn ja wahnsinnig. Und Eric Schmidt sagt es. Wollen die den nicht fertig machen jetzt, weil er da zurückkommt? Aber nein. Scheint ja auch schon klar zu sein. Jedenfalls wurde das offiziell gegenüber den Geldgebern gesagt, dass darauf Android läuft. Ja, auf diesem Smartphone. Wie gesagt, der seltsame Name Essentials. Ich verbinde das irgendwie nicht mit dem Smartphone, ja, aber okay. Jedenfalls twittert Eric Schmidt auch phänomenale neue Auswahlmöglichkeiten für Android-User sehr bald. Ja. Und ein Beispiel und dann hat er einen Retweet von eben diesem erstgenannten Tweet von Andy Rubin mit dem rahmenlosen Smartphone in der Hand. Ja, oder fast rahmenlosen. Ey, tja. Also ich würde mich ja sehr gern begeistern. Ich würde mich gerne mitreißen lassen. Aber Leute, ich frage mich einfach, was kann denn jetzt so großartiges, revolutionäres rauskommen? Ein bezelfreies oder fast bezelfreies Smartphone? Ja gut, haut mich nicht aus den Socken. Ich habe nichts gegen Bezels. Ja, ist zwar gut, wenn keine vorhanden sind. Ja. Jedenfalls so lange nicht, wie man es auch benutzen muss, in der Hand haben muss. Dann muss nämlich mit allen Tricks gearbeitet werden, damit man nicht mit den Händen aus Versehen irgendwelche Funktionen auswählt. Ja, also ihr seht, das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Aber das haut mich jetzt nicht von Socken. Ja, und wenn das schönste Smartphone wäre, das auf den Markt kommt, optisch, ja, würde es mich auch nicht aus den Socken hauen. Wenn das ein unglaublich gutes Smartphone ist mit unfassbaren technischen Daten, ja, dann könnte man mich mit begeistern. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich halte das nicht für extrem wahrscheinlich. Ja. Das ist eine neue Firma, auch wenn es quasi der Android-Erfinder, ja, Andy Rubin, wer das nicht weiß, Android-Erfinder Andy Rubin macht, dann ist es doch nur eine Firma, die am Anfang steht. Und ich glaube nicht, dass die die Mittel haben, das beste Smartphone auf dem Markt zu produzieren, zu preisen, dass es auch nur annähernd marktfähig wäre. Ja? Ganz klar. Weil man hat ja noch gar keine Ideen, wie viele davon überhaupt verkauft werden könnten. Ja? Da kann man ja nicht eine Massenproduktion machen von Smartphone mit den allerneuesten, besten technischen Bauteilen, ja, die es kaum gibt auf dem Markt, zu denen sagen, okay, wir brauchen 5 Millionen Stück, ja, weil dann wird der Preis natürlich niedriger, je mehr man kauft, ne, desto niedriger wird der Stückpreis dann, ist logisch. Und das können die nicht machen. Aber Samsung kann das machen. Die stellen sogar das teilweise selbst her. Ja. Das kann Essential nicht machen. Die müssen bei anderen Quellen kaufen, vielleicht sogar bei Samsung. Ja. Und auch, ich gehe davon aus, dass das ein eigenes produziertes Gerät ist. Auch das ist wieder die in Anführungszeichen natürlich eigenproduziert. Also das wird auf irgendeinem Fließband in China produziert werden, ganz klar. Auf demselben Fließband werden dann vielleicht auch noch andere Smartphones produziert. Ja, vielleicht wird es auch wie das Google Pixel von einem Auftrag produziert. Das ist ja normal eigentlich, weil die Firma Essential, die kann man nicht einfach so aus dem Boden wachsen lassen. Ja, so hier, boom, sind jetzt hier die die Fertigungsstraßen, die Mitarbeiter, überall. Ne? Also das geht so nicht. Ja, deswegen, es tut mir furchtbar leid, dass ich da die Illusion raube, ja, aber ich glaube nicht, dass das beste Smartphone zu auch tatsächlich marktfähigen Preisen rauskommen kann als erstes Smartphone von Essential. Es kann ein sehr gutes werden, da möchte ich gar nicht dran zweifeln. Aber ich erwarte jetzt nichts, was mich von Socken haut. Weil selbst Samsung bringt nichts mehr auf die Beine, was mich aus den Socken haut. Ja, komme ich aber später nochmal dazu. Ich bin skeptisch, weil ich einfach nicht mehr sehe, wenn da Android drauf ist, sehe ich eigentlich nichts mehr revolutionär Neues. Ja, ich habe ursprünglich, so war es auch ursprünglich mal kommuniziert worden, habe ich jedenfalls in der Presse, haben die Leute alle gedacht, es gibt ein Konkurrenzsystem zu Android, also ein neues OS von dem Android-Entwickler Andy Rubin. Das wäre eine Sensation gewesen, ja, wenn er jetzt ein eigenes Betriebssystem gemacht hätte, ja, ein neues Betriebssystem, das hätte vielleicht das zweite Android werden können, ne? Wobei auch hier natürlich klar die Chancen, dass sich das gegen so ein Ökosystem wie Android auch nur im Entferntesten durchsetzt, das haben schon viele Firmen probiert, auch große Firmen haben das probiert, und das alle Versuche sind kläglich gescheitert, ja. Selbst Microsoft hat es nicht geschafft, noch nicht mal annähernd geschafft, und alle anderen sind umgegangen. Ja. Es gibt eigentlich nur noch Android und iOS und nennenswerten Ausmaßen, ja, und das war's. Ja. Und ich glaube kaum, dass dann Essential da dann eben was reißen könnte mit einem neuen System. Aber so ist es halt. Ja, können da einen guten Verkaufsstart hinlegen dann, ja, Android-kompatibles Gerät, aber das ist halt nichts wirklich revolutionär Neues. Sorry, ich bin heute wirklich echt schlimm, ich fühle mich auch ganz, ganz übel dabei, ja, wenn ich das sag. Ja, naja. Übrigens, Leute, war ja der 1. Mai, ja, also ich mache ja grundsätzlich, das gilt auch für die Rios-Wochensicht, ich mache grundsätzlich keine April-Scherze. Ich hasse das, ja. Das mag ich gar nicht. Ich meine, im Moment kann man sowieso nichts mehr glauben, ja, aber an April ist es noch schlimmer. Ja. Ich habe heute gerade wieder einen Artikel gelesen, riesigen Artikel, ja, über mehrere Bildschirmseiten, und ganz am Schluss steht, da war plausibel, da war wirklich plausibel, am Schluss steht dann, ja, tut uns leid für die diesen Artikel gelesen haben, das war nur ein April-Scherz. Ich habe gedacht, ich krieg die Krise. Ja, okay, also Mail, ja, wer gibt mir jetzt das Geld zurück für die Zeit, die ich verplempert habe, für zu lesen für so einen Scheiß? Echt? Ja, ich weiß, sorry, ich bin auf Spaßbremse, aber April-Scherz ist bei mir das Blödeste, so ungefähr, was gibt. Nur noch Valentinstag. Oder fast so schlimm wie Valentinstag. Nein, sogar noch schlimmer als der Valentinstag. Ich finde ja Valentinstag schon echt übel, aber das ist noch schlimmer. Ja. Wenn man sich so auf Kommando, ne, so die Liebe, so eine gestellt, oh, da. Schön. Aber das hier auf Kommando noch lustig sein und Leute zu verarschen, was sonst einen ins Gesicht kriegt, ja, das finde ich überhaupt nicht cool. Und, echt nicht. Kotz. So, hey. Was ich heute für Kraftausdrücke habe, tut mir echt leid, Leute, aber es ist mal wieder Zeit, ne? Es ist mal wieder Zeit. Also gut, Essential Phone, ich werde es auseinandernehmen. Nein, ich werde fair und gut und positiv darüber berichten, wenn es auf dem Markt ist. Irgendwann mal. Man erwartet, dass zumindest im Mai das schon mal auf der Google I.O. 2017, dass darüber gesprochen wird. Ja, nach dieser Aussage von Eric Schmidt kann man das vielleicht sogar erwarten, dass eben da was losgeht. Die Zukunft und Google I.O., das passt ja ganz gut zusammen. Und vielleicht werden ja auch mal Probleme angesprochen. Nein, natürlich nicht. Wieso denn auch? Es gibt ja keine Probleme für Google in den USA. Die gibt's nur für den Rest der Welt. Und die Assistenten bergen eine ganz neue Gefahr von Problemen für den Rest der Welt, nämlich die Nichtverfügbarkeit. Was hier momentan abgeht, ist einfach zum Heulen. Und wenn ich in jeder verdammten Folge drüber mich aufrege, dass es Google Home noch nicht in Deutschland gibt, mache ich es auch diesmal wieder. Denn am 6. April kommt Google Home in England raus, in dem United Kingdom, ja, und nicht in Deutschland. Woran liegt's? Die Sprache. Und genau das ist ein Riesenproblem bei den Assistenten. Diese ganze KI ist in den USA entwickelt worden, ja, oder zumindest mal englischsprachig entwickelt worden, für Englischsprachler, an Englischsprache gerichtet, von Englischsprachlern. Ja, und diese KI kann Englisch. Ja. Ich schrecke ja eigentlich immer mehr zurück davor, das ganze System KI zu nennen, weil, also, Google muss jetzt erstmal Beweise abliefern, dass das auch tatsächlich eine KI ist. Weil lernen tut das Ding fast gar nichts. Ja. Und langsam werde ich richtig hektisch. Ja. Das sieht mir hier bisher eher nach Vaporware aus. Ja. Er funktioniert, aber das ist einfach Google Now. Ganz einfach, das ist nur Google Now. Vielleicht von der Spracherkennung her etwas umfangreicher, ja, aber es ist einfach nicht wirklich was los. Es kann viele Sachen nicht machen, er kann die auch nicht lernen, was es bedeutet, was immer wieder gesagt wurde. Und ob Google denen was beibringen kann, das interessiert mich nicht. Das könnten die auch bei Google Now machen. Ja. Und im Moment ist es immer noch so, dass Google Now einige Befehle mehr beherrscht als der Google Assistant. Ja, es gibt natürlich auch umgekehrt ein paar, wo der Google Now nicht beherrscht, aber der Google Assistant trotzdem. Ja, es ist schon übel, muss man sagen. Der Google Assistant, der kann aber auch Deutsch. Ja, den gibt's schon längere Zeit jetzt auf Deutsch. Aber offenbar hat Google da Probleme, das auf Google Home umzusetzen. Ja. Und wir wissen ja, dass es auch da so ein paar Fragmentierung gibt, also dass der Google Home Assistant ein paar Sachen nicht kann, was der Google Assistant im Smartphone kann, aber auch umgekehrt, Google Home kann viel Sachen, die der Google Assistant im Smartphone eben nicht kann. Ja. Und kommen wir jetzt langsam an ein echtes Problem. Erstmal die Verfügbarkeit durch die Begrenzung der KI auf Englischsprachler. Ja. Dann die Begrenzung durch die Fragmentierung des Google Assistant und durch die Nichtzugänglichmachung von Google in gewissen Regionen, denn immerhin könnten die sagen, das gibt's jetzt auch bei uns zu bestellen, aber halt momentan funktioniert er nur in Englisch. So wie es übrigens auch ja beim Google Assistant war, in den Smartphones und auch bei Allo in dem Assistant, der übrigens auch wieder ein paar andere Befehle kann und eben nicht kann, als die restlichen Google Assistants, ja. Also sie sollten vielleicht ihren einzelnen Assistants Namen geben, ja, Pinky, Blinky, Inky, ja, ihr wisst schon, ihr könnt vielleicht hier anspielen. Dann sollte man das vielleicht mal so machen, ja, und eben den Verkauf freibinden. Es geht immer noch nicht, kann immer noch nicht offiziell ein Google Home Gerät in Deutschland bestellen. Wenn es ja nicht so unnütz wäre, ja, sich über sowas von Google aufzuregen, dann würde ich jetzt wieder so ein paar Kraftworte Richtung Mountain View schicken. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das mache ich lieber nicht, ne? Sonst gibt es da noch Probleme. Ich habe sowieso das Gefühl, seit einiger Zeit, als ich mal ich kriege hier also manchmal richtige Crap-News, ja, über den Google Assistant. Also da muss ich schon sagen, da muss Google ein bisschen neutraler werden, weil sie haben auch eine Verantwortung, was für News da verbreitet werden. Und wenn ich dann News krieg von irgendeiner Tusse, die Melania Trump rät, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen, ja, also ich weiß ja nicht, dann würde ich ja gerne antworten, es geht aber bei den News nicht, ja. Aber, naja, dann habe ich wenigstens ein Feedback gesendet, ja, und habe höflichst drum gebeten, dass Google es bitte unterlassen soll, mir solche Crap-News zu schicken, ja, die mich keinen Furz interessieren, ob jetzt irgendeine durchgeknallte Tusse meint, es wäre ein guter Ratschlag, dass sich Melania Trump von ihrem Mann trennt, ja. Vielleicht wäre es mal für deren ein guter Ratschlag, sich einen Mann zu suchen, ja. Und wenn sie eine hat, tut mir echt leid für den. Okay, so, Ende Gelände. auf jeden Fall seitdem, ja, ist der Google Assistant immer so freundlich zu mir. Kein Witz, ja, seit ein paar Tagen begrüßt mich der Google Assistant nicht mehr mit zum Beispiel Guten Morgen, ja, wenn ich sag, ne, tja, Buzzword und Good Morning, ja, dann sagt er nicht mehr früher Good Morning oder Good Afternoon oder Good Evening, sondern nur noch Hey Rio. Hey Rio, was soll denn das? Ich hab schon Angst, was hab falsch gemacht? Und die Betonung, hey Rio. Ja, so ein Motto, ja, pass mal bloß auf, was du sagst, ne? Ja. Aber das wäre ja schön, das wäre zumindest mal ein Zeichen dafür, dass der Assistant was lernt. Aber ich glaube eher, dass da irgend so ein Entwicklerteam bei Google da ein paar Knöpfchen gedrückt hat, ja. Irgendwann bin ich noch eingestuft als unliebsamer Zeitgenosse bin ich zwar sowieso, ja, jedenfalls in manchen Bereichen, ja. Aber naja, gut. Ich wäre noch wahnsinnig. Tja, Fluch und Segen liegen manchmal ganz schön eng beieinander. Samsung will mit seinem Assistant, der übrigens jetzt auch nicht in Europa rauskommt, ja, ein paar Marktanteile gewinnen. Und auch hier sieht man wieder das Problem, was mit den Assistant kommt. Jetzt waren wir also alle aufs Google Home, ja, dass der dann in Deutschland mal rauskommt. Derweil startet das Samsung Galaxy S8 am 28. April hat ganz groß im Gepäck, ja, ganz groß Werbung wird da gemacht und den neuen Bixby-Assistenten, der noch viel besser sein soll als Alexa, als Siri und als Google Home, ja, Bixby ist der von Samsung, ja. Bixby hat TouchWiz, ja, die TouchWiz-Note hat Bixby, ja? Weiß noch nicht, was das sein soll, aber bin mal gespannt. Vielleicht spricht da ja eine Koreanerin oder sowas, ja, das wäre mal cool, ja. Die haben nämlich total süße Stimmen, jedenfalls die meisten. Aber Bixby hat auch ein Problem, genau wie Google Home. Nämlich, es startet nicht am 28. April in Europa. Weil der Assistant Europa, nicht tauglich ist für Europa. Ja, er spricht nicht Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, alles dazu gehört, ja? Ja, Russland gehört auch zu Europa, zumindest zum Teil. Aber nein, ne? Nein, er kommt nicht. Da fragt man sich doch wirklich, wo soll denn da der Weg hingehen? Übrigens, er kann tatsächlich, ja, vielleicht ist meine Vermutung gar nicht so falsch, ja, er kann Koreanisch und American English. Mhm. Also britisches Englisch muss er erst noch lernen und das ist ganz wichtig, ja, weil niemals Eraser mit Rubber vertauschen, ja, ganz, ganz schlimm, ne? Und naja, es ist eben so eine Geschichte, wo ich mich frag, wo geht da die Reise hin? Also, da muss was passieren. Ich kann es zwar verstehen, dass es da generelle Schwierigkeiten gibt, aber diese Schwierigkeiten dürfen nicht beim Kunden sein. Und jetzt bekommt dann eben der Kunde in Europa das Galaxy S8 ohne die heiß beworbene, tolle, super neue Funktion, den Bixby-Assistenten. Ja, nicht, dass ich da traurig wäre darüber, weil der interessiert mich keinen Furz, ja. Aber immerhin ist das ein Feature, das beworben wird, das ein grundsätzliches Teil ist in dem Puzzle, ja, und der ist nicht drauf. Das wäre genauso, wenn man sich das Google Pixel gekauft hätte und der Google Assistant wäre nicht drauf gewesen, wenn man es in Deutschland kauft. damit ist das S8 zumindest mal fraglich. Ja, also Samsung hat da Mist gebaut, Riesenmist. Übrigens kommt mir sowieso bei dem S8 vor, dass Samsung da ganz schön gepusht hat, ja, dass das jetzt schon am 28. April veröffentlicht wird. Da will man wohl was von der Note 7 wieder gut machen. Ne? Deswegen halte ich das Ganze für äußerst kritisch. Also mit diesen Assistants sowieso, Bixby, naja, jeder muss ja seinen eigenen Mist bauen. Es ist alles so furchtbar schlimm, ja. Samsung konnte ja nicht den Google Assistant nehmen. Sie konnten es ja nicht tun. Ne? Wo kämen wir denn dahin, wenn wir tatsächlich mal plattformübergreifend eine vernünftige Funktion hätten? Also irgendwie, ich habe immer mehr das Gefühl, dass Google einen Fehler gemacht hat, dass sie Android freigegeben hatte. Ganz ehrlich, weil irgendwie macht sich das in solchen Dingern dann immer, rächt sich das immer bei solchen Dingern, ja. Und die Firmen, so Firmen wie Samsung, die großen, die sind dermaßen frech, ja, das halte ich für absolut daneben. Ja. Und auch, ne, die Specs, ja, ich glaube, ich habe letzte Woche schon mal was dazu gesagt, aber ich habe hier nochmal die Auflistung, jetzt muss ich mal gucken, wie viel ich da letzte Woche gesagt habe, nicht, dass ich die auch schon komplett durchgepaukt habe und jetzt das nochmal mache. Nö, sieht nicht so aus. Wenn, da habe ich es am Rande erwähnt. Also, Galaxy S8 und S8 Plus unterscheiden sich eigentlich so gut wie gar nicht. Ja? Außer bei der Displaygröße und bei dem Akku. Das ist nicht unbedingt schlecht. So kann jeder wählen, ob er ein 5,8 Zoll Display haben möchte oder ein 6,2 Zoll. Das ist auch gleichzeitig das einzig Positive an dem Gerät. Große Displays. 5,8 und 6,2. Das wäre schön, wenn das auch das Pixel hätte. Pixel XL 6,2. Ja, gut, nein, ich sag das jetzt nicht. Ja. Machen wir noch ein Pixel Medium, ja, mit 5,8 Zoll und dann sollen die anderen Leute das auch noch kriegen mit 5,0 Zoll. Ja. Das könnte man dann vielleicht nehmen. Pixel Stamp oder sowas. Ne. Der Prozessor ist bei beiden dann Qualcomms 835. Oder ein Samsung Exynos 8895. Europa kriegt wahrscheinlich den Exynos. USA kriegt den Snapdragon 835. Aus Lizenzgründen, wie ich jetzt auch wieder gelesen habe. Der Speicher ist mit 64 GB als Flaggschiff. Gibt es keine andere Version als Flaggschiff zu wenig. 128 GB ist da Minimum heutzutage bei so einem Gerät. Ja. Immerhin kann man eine Micro-SD-Karte reinmachen, die für nichts zu gebrauchen ist, außer vielleicht für Fotos drauf zu knallen, ja, bis zu 256 GB. 4 GB Hauptspeicher, das geht in Ordnung, 12 Megapixel Dual-Kamera und Rear-Kamera, also hat schon eine Front-Facing-Kamera, 8 Megapixel, ja, und ja, ansonsten eben die Standard-Sachen, Wi-Fi, AC, MIMO ist auch dabei, das vielleicht zu erwähnen, Bluetooth 5.0, das ist vielleicht noch hervorzuheben. Ja, und ansonsten war es das mit den Sondersachen. Wie gesagt, 3000 mAh Akku beim normalen S8, 3500 mAh Akku beim S8 Plus. Da möchte ich noch bezweifeln, dass die Akkuleistung besonders gut wird, aber wem soll man es verdenken? Nach den schlechten Erfahrungen mit dem Note 7 wird Samsung sich hüten, unnötig große Akkus reinzudonnern, sondern die Akkus nur so machen, dass es gerade akzeptabel ist. Ja, weil je höher die Kapazität, desto mehr Platz braucht man, desto größer wird das Gerät, desto enger wird auch der Akku eingespannt werden in dieses Design und desto schlechter ist es für den Akku. Da muss er nämlich besonders dünn sein und. Deswegen kann ich es verstehen, kein Risiko, ne? Weil was passiert, ne, wenn das erste abfackelt? Ne? Also, Ich brauch's nicht zu sagen. Gut, so, was haben wir denn jetzt noch? Iris-Scanner ist noch drin. So. Ja, also, Besonderheit, großes Display, Iris-Scanner und Bluetooth 5.0. Das war's. Ja, das war's. Sorry, aber, tja. Ich könnte jetzt wieder sagen Frechheit. Ja. Aber, okay, damit muss man mal leben. Ich würde es mir nicht kaufen. Ja, weil der Prozessor alleine und dann auch mit den 4 GB zusammen, das wird nicht so viel bringen. Ja. Weil man eben vom Storage so begrenzt ist mit 64 GB. Und also wenn das jetzt zum Beispiel 6 oder 8 GB RAM hätte mit dem Prozessor, dann würde ich noch sagen, ja, yeah, gut. Aber 4 GB, das ist, naja, nutzt das Maschinchen so nicht aus. Und ja, also 2017, ja, kann man es sicherlich vertreten. Ne? So. Aber deswegen habe ich auch das Gefühl, dass es einfach übereilt rausgehauen wird. Ne? Der absolute Hammer, und das ist wirklich eine absolute Frechheit, Android 7.0. Ja, Punkt 0. Sind noch ganz dicht. Also, jetzt haut's mir aber die Schuhe raus. Ich hoffe, das ändert sich noch bis zum Erscheinungsdatum, weil das kann ja nicht sein. Ne? Da hat man schon am Kauftag ein veraltetes System. Wie cool. Nein, echt niemals. Niemals. Ich fasse es einfach nicht. Gibt's nicht. Aber die Frage ist natürlich, ne? Um mal ganz böse zu sein. Welches von den Samsung wird zuerst abfackeln? Das S8 oder das S8 Plus? Ganz einfach, ich habe es euch ja schon gesagt. Also ein gewisser minimaler Prozentsatz, ja, von den Geräten fangen Feuer. Die werden, es wird früher oder später wird ein Samsung Feuer fangen. Da bin ich mir fast sicher. Also von den neuen S8. Und dann wird's aber einen Riesenaufschrei geben. So fragt schon, ja, Android Central, ja, was die tun werden, ja, wenn das erste Galaxy S8 Feuer fängt. Ja, ich meine, es ist einfach so, ne? Ich meine, ich hoffe wirklich, dass die alles getan haben und es sieht so aus nach diesen Mini-Akkus in einem so großen Gerät, ja. Also für so ein großes Display, ne? Dass sie da schon drauf geachtet haben. Und die müssen auch wirklich drauf achten. Die müssen unter allen Umständen verhindern, dass da überdurchschnittlich viele Geräte, ja, in Flammen aufgehen. Sonst werden die auseinandergenommen. Auseinandergenommen, das kann ich euch sagen. Da wartet die ganze Welt drauf. So ist es nun mal unfair ohne Ende, aber so ist es. Ja. Aber wie gesagt, mit 3500 mAh Akku bei einem 6,2 Zoll Display. Also ich habe echt Bedenken, dass man damit über den Tag kommt. Ja, also, war ja. Jo, jo, jo. Aber was soll's? Man kann ja nichts machen, ne? Ich meine, Samsung kann ja nicht zaubern und wir können nur das versuchen, so gut wie möglich zu machen. So sicher wie möglich. Aber, tja, der Rest wird dann eben die Zeit zeigen. HTC hat ein neues Smartphone in der Mache und da sind weitere Leaks bekannt geworden. Ja, Talk Android schreibt das. Und zwar soll dieses HTC ein 5,5 Zoll QHD-Display haben mit Gorilla Glass 5. Also, ihr seht mich unbeeindruckt. Genau wie ein Snapdragon 835. Ihr seht mich unbeeindruckt. 4 GB bzw. 6 GB. Abhängig von der Region, in der es verkauft wird. Das heißt, die Europäer werden mal wieder mit 4 GB abgespeist. Da bin ich mir fast sicher. Ihr seht mich extrem sauer. Ja. Dann gibt es ein 64 GB und 128 GB Internal Storage. Aha, immerhin. Zumindest vom internen Speicher sind sie dann besser als das S8. Ja. 12-Megapixel-Kamera hinten und 16-Megapixel-Kamera Front-Facing. Ich glaube, da haben die Kollegen was vertauscht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Selfie-Kamera besser sein soll von der Qualität als die Kamera hinten. Das ist sicherlich ein Dreher. Und das Teil hat einen 3000 mAh Akku. Mit 5,5 Zoll. Das Samsung hat einen 5,8 Zoll. Man kann es nicht immer vergleichen, weil es kommt ja darauf an, wie stromsparend das Gerät ist, aber wer schon mal ein Samsung in der Hand hatte, der weiß, wie stromsparend die Teile sind. Kann man verschlucken oder was trinken. Ach, so, ja. Bluetooth 4.2 leider nur. Aber gut, ich meine, das kann man auch verschmerzen. Immerhin schon Android 7.1, wieder ein Vorteil gegenüber dem S8, ja. Und eine neue Sense Home UI. Genau. Fingerprint Reader und Edge Sense, was immer das auch bedeutet. Edge Sense, sagt mir noch nichts. Irgendwas war da. Ach ja, genau, Edge Sensor, genau. Da kann man also an den Seiten, kann man da noch Funktionen abrufen. Mit diesem Edge Sensor, den es da gibt. Hoi, hoi, hoi. Lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Na? Irgendwas muss man ja da reinhauen, ne? Was dann so funktioniert. Also, HTC scheint zumindest mal ein gutes Phone im Petto zu haben. Und wenn ich mir das so durchlese, dann ist es durchaus auch ein Mitbewerber, ein guter Mitbewerber für das S8. Also ich habe jetzt auf Anhieb ein paar Sachen gesehen, das besser ist. Neueres System, ja. Gibt es in einer größeren Akku, Entschuldigung, gibt es in einer größeren Hauptspeicherversion, immerhin. Hat den gleichen Prozessor drin. Also, oh. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur auf die Preise warten und dann können wir das direkt vergleichen. Allerdings, wann das HTC U oder Ocean Flagship dann rauskommt, das weiß man noch nicht genau. Ja. Von daher wird definitiv Samsung der Erste sein, der sein S8 rausbringt. Und wie viel Markt dann noch übrig bleibt für das HTC, das wird sich dann zeigen, weil also Samsung hat ja schon irgendwie so einen Apple-Status, ne? Also da gibt es so eine Fangemeinde und egal was die rausbringen, ja, es ist ganz egal, was die rausbringen, es wird gekauft. Ja. Immerhin, sie haben es geschafft. Sollte vielleicht Google auch mal so probieren, so ein Image aufzubauen. Das wäre nicht schlecht. Im Moment sieht es da eher nicht so gut aus. Obwohl, das Pixel ist super toll im Abverkauf. Ja. Ich komme jetzt auch mal fließend zur Community. Ist ja super toll im Abverkauf, unglaublich. Können aber immer noch nicht genug liefern. Leute sind extrem sauer deswegen und müssen dann natürlich auch und gehen dann natürlich auch zu anderen Herstellern, die eben die Telefone liefern können. Das ist ziemlich traurig, aber ja, was soll man machen? Ne? Da hat wer hat das, eine Newsredaktion, Android-Newsredaktion, ich weiß nicht mal, wer es war, ich würde auch den Namen nicht sagen, weil solchem Käse-Seite würde ich keine Werbung machen, aber die haben gesagt, dass das Pixel einfach nur Vaporware ist, weil es gar nicht verfügbar ist. Da versucht ein Redakteur offenbar seit 5 Monaten oder was, das was raus war. Er hat gesagt, 5 Monate, stimmt das überhaupt? Ist das 5 Monate raus? Das kann 5 Monate raus, oder? Oder doch, schon wieder zu viel Zeit rum. Egal. Auf jeden Fall hat er das geschrieben, 5 Monate. Und versucht es zu bekommen und geht nicht. Also wäre es Vaporware. Ich kann ihm gern mal ein Foto mit mir und meinem Pixel schicken, dann kann er in Tränen ausbrechen, aber muss feststellen, dass es keine Vaporware ist. Ja. Tja, hätte halt mal sollen früh genug bestellen. Ne? Ich habe es recht früh bestellt. Obwohl, ich habe noch einen Tag Bedenkzeit gehabt. Das war schon ein Fehler. Ich hätte es sofort müssen bestellen, aber ich konnte mich da nicht entscheiden. Ihr wisst das ja, ihr habt das ja mitbekommen. Ne? Meine hin und hergerissenes Feeling davon, ne? Naja, so ist das. Und bis heute denke ich immer noch bei dem Preis, bin ich total bekloppt gewesen, dass ich mir so ein Teil gekauft habe, ne? Wie verrückt hier. Naja, egal. Update-Funktion Pixel gegen alle anderen. Ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich zum ersten Mal feststelle, ja, dass diese Update-Version überhaupt funktioniert. Diese Update-Feature in den Settings, dass es überhaupt funktioniert. Ja. Und da schreibt Bavaria jetzt, bezüglich Update-Funktion ist die Erfahrung für Nicht-Pixel-Geräten immer noch dieselbe. Also nochmal als Anmerkung, das war meine Spekulation, vielleicht hat sich ja was geändert, aber man kann sich tot nach Updates suchen und es passiert nichts. Wir haben zwei Samsung S7 Edge, non-branded im Haushalt, und eines davon hat bereits das Update auf Android 7 bekommen, das andere noch nicht. Meins natürlich. Ja, das ist echt übel. Ja, und dann hat man halt diese Update-Funktion, ne? die benutzt man dann und man weiß, ne, dieses Update, das gibt's bereits, das ist im gleichen Haus, ist ein Update gemacht worden, ne? Und da drückt man drauf und man kriegt gesagt, man hat bereits die aktuellste Softwareversion. Dann könnte man echt durchdrehen. Da könnte man wirklich ausflippen. Also, ich kann es absolut nachvollziehen, ja, und ja, also, meine Güte, was soll denn das? Diese Funktion, also, das ist Vaporware. Das ist Vaporware, diese Funktion ist Vaporware. Ich glaube, die funktioniert gar nicht richtig bei anderen Geräten. Ja? Das spielt überhaupt gar keine Rolle, ihr könnt das so oft draufdrücken, wie ihr wollt, das passiert gar nicht. Ich glaube, das geht einfach nur nach Nil, Doppelpunkt oder so, das ist ganz einfach. Weg, ja. Verstehe ich nicht. Naja. Der Mario schreibt noch, passend zum Thema Sicherheitspatches kam just die Meldung auf meinem Moto G, dritte Generation 2015, dass ein entsprechendes Update verfügbar ist. Sicherheitsebene stand Januar 2017. Immerhin. Ja, da kann man wirklich sagen, immerhin, das ist ja schon mal was, ne? Und damit zeigt sich, dass Motorola wenigstens die Sicherheitsupdates einpflegt. Ja, es ist Januar 2017 zwar nicht unbedingt, ne, Vorzeige, aber es ist schon mal wirklich super, ne, im Vergleich zu fast allen anderen Firmen, ja, die Android-Geräte anbieten. Also das ist schon wirklich schlimm. Naja. Gut, ich komme dann auch mal zur App der Woche. Bei wie viel Uhr sind wir eigentlich? Oh ja, gut, sehr gut. Ich quatsch immer mehr. Also das, ich habe heute gedacht, ich habe nicht so viel News, sind wir gleich durch. Naja, ja, so Rerends können halt schon ein bisschen länger dauern. Ne? Sorry. Aber ich habe dafür eine App der Woche, da könnt ihr mal jemand anderes sprechen lassen, nämlich euer Smartphone. Ja, der babbelt euch dann das Ohr ab oder die babbelt euch das Ohr ab. Es sind ja meistens Frauenstimmen, die eingestellt sind. Ne? Muss ja so schön sein. Ne? Ich will keinen Typ haben, der mir sagt, wo es lang geht, ja, sondern ja, so eine nette Frauenstimme. Ne? Das ist schön. Ne? Say It ist App der Woche. Und was kann das Teil? Ja, ihr installiert es und dann könnt ihr, ist das quasi in Dienst, im Gerät, ja, an den ihr Sachen teilen könnt. Ja, also, wenn ihr dann die Teile-Funktion aufruft und das ist Text, dann könnt ihr das an Say It schicken, also nicht online schicken, sondern das ist bei euch auf dem Smartphone, ne? Also an die App Say It schicken. Und dann wird das vorgelesen. Ja, das geht recht gut, recht schnell vor allem, weil man es eben direkt von der App nutzen kann. Man kann auch ja auf Webseiten oder an anderen Programmen, überall wo man was markieren kann zum Ausschneiden, ja, da kann man auch diesen Textausschnitt sharen, ja, also teilen. Das ist oben dann in dieser Liste. Und dann könnt ihr das teilen an Say It. Und der liest es vor. Das Gute daran ist, wenn ihr vor allem, gut, hat mich jetzt halt beeindruckt, ja, dass ihr auch verschiedene Sprachen machen könnt. Ich benutze halt immer verschiedene Sprachen, ja, meistens drei Sprachen. Und das alles, das sind also eben Posts, Notes und so weiter, ja, also oft durcheinander. Und da ist es schwierig. Also wenn ich da immer umstellen müsste manuell, das würde so nicht funktionieren bei mir. Deswegen brauchst du zum Beispiel auch eine Tastatur, die mindestens zwei Sprachen, besser drei Sprachen beherrscht und die auch gleichzeitig selbstständig erkennen kann und dann eben die Wortkorrektur anpassen kann. Genau das macht dieses Programm auch. Und zwar erkennt es Englisch, Chinesisch, Holländisch, Deutsch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch und Spanisch. Das ist nicht schlecht. Das läuft so ab, also der Anfangstext in dem Textblock, der bestimmt meistens, welche Sprache ausgewählt wird. Leider wird in dem Text nicht mehrere Sprachen gewählt. Also so, wenn ihr zum Beispiel jetzt Wörter hat, englische Wörter, die sowas einleiten, ja, dann wird er das auf Englisch probieren zu lesen. Erkennt immerhin, dass es das Nachfolgende dann wohl kein Englisch ist und hört auf zu lesen. Ja. Aber er mischt die Sprachen eben nicht, was ein bisschen schade ist. Aber es ist trotzdem sehr gut. Das heißt, wenn ich zum Beispiel japanische Tweets bekomme, ja, und möchte die vorlesen lassen, dann geht es auch ohne Probleme. Dann erkennt er, das ist japanisch, ja, und liest die dann vor. Dasselbe mit englischen Texten oder eben mit deutschen Texten. Und dann gibt es da keine Probleme darin, ja, damit. Was auch möglich ist, man kann auch das Clipboard vorlesen lassen. Das ist zwar nicht ganz so komfortabel, weil man dann eben die App so aufrufen muss. Ja. Aber trotzdem besser als nichts. Aber damit man es richtig verstehen, das muss nicht im Clipboard sein. Also ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr Google Notes habt, oder das heißt, glaube ich, Google Notizen in Deutsch, ja, dann und habt dort so einen Notizeintrag. Ja, Notizblatteintrag, dann könnt ihr ja diese Notizen verschicken, ja, versenden. Und dann wählt ihr einfach Send aus und dann die App Say It. Wenn da kein Bild drin ist, wenn ein Bild drin ist, funktioniert nicht, wenn es nur Text ist, dann könnt ihr das an Say It schicken und dann lest ihr euch einfach die Notiz vor. Ihr müsst nicht über die Zwischenablage gehen oder so. Ja. Und das geht auch mit vielen anderen Dateien, ja, Textdateien, die ihr verschicken könnt als Text, können direkt an Say It quasi geschickt werden, ja, und das macht das Ganze natürlich super komfortabel und praktisch, ja. Ich muss gerade mal gucken hier, ja, ich probiere das mal hier, Moment, dazu muss ich, ja, ich gucke hier gerade mal rum. So, jetzt mache ich das. Und ja, genau, jetzt habe ich mal ein Google Drive-Dokument genommen, ja, und habe das als Text verschickt. Und jetzt kann ich hier auch Say It auswählen. Ja, und dann legt er eben im günstigsten Falle, ja, dann los. Er konvertiert natürlich diese Datei, was auch etwas dauern kann, leider, muss ich sagen, ja, aber das ist jetzt ein Google Docs Problem, ja, und dann würde er eben dieses Ganze vorlesen als Text, ja. Es ist nicht schlecht, ich muss schon sagen, es macht auch, ist auch faszinierend, was man damit machen kann, ja. Und wie einfach das funktioniert. Die Sprachausgabe ist abhängig von der Android-Version, ja. Ich glaube allerdings, es wird nicht die Online-Sprachsynthese benutzt, weil die hört sich einfach nicht so gut an wie die momentan aktuelle. Bin mir zwar jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil die alte wird ja auch immer besser, also die, wo auf den Geräten drauf ist. Aber so an die Qualität von eines Assistants oder so von der Sprachausgabe kommt das leider nicht dran. Ja, trotzdem mehr als ausreichend, um eben die Texte zu hören. Super praktisch, wenn ihr lange Mails habt oder lange Newsartikel. Die könnt ihr einfach markieren. Ja, wenn ihr vernünftig programmierte Seiten, Webseiten habt, könnt ihr auch einfach in Chrome die ganze Seite teilen auf Say It und da wird die ganze Seite vorgelesen. Ich sage deswegen vernünftige Seitenprogrammierung, weil wenn da irgendwelche Headers sind mit, ja, 25.000 Copyright-Mitteilungen, dann werden diese Copyright-Mitteilungen auch gelesen. Herzlichen Glückwunsch. Dann werdet ihr nie zu meinem Artikel kommen. Ja, so viel Mist wird schon jeden wird schon reingeknallt auf die Webseiten, ja, heutzutage. Aber wenn es eine vernünftig programmierte Seite ist, und dann könnt ihr das auch lesen. Ansonsten müsst ihr eben hier den Text, den ihr hören wollt, auf der Seite markieren und dann an Sage schicken. Das lohnt sich vor allem eben, wenn man längere Texte hat, ja, die man dann eben komfortabel hören will, übers Headset beispielsweise. Ja. Dann kann man seinen eigenen ja, Sprachpodcast mal aus sein eigenes Hörbuch machen. Ja. Was gar nicht schlecht ist. Übrigens, Google Play Books hat diese Funktion auch drin, dort wo es erlaubt ist, ne, vom Anbieter. Ne. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas Unverfängliches euch mal sagen, hier im Moment hier schicken kann. Ja, das ist doch vielleicht ganz gut. Mal gucken, wie er mit diesem Zeichen da zurechtkommt. Ich nehme mal hier Ideen, was man mit Nespresso-Kapseln alles machen kann, ja. Das ist lustig. Ja, und dann einfach Save drücken. Ja? Und bitte kaufen Sie die Vollversion von Save it. Nespresso-Kapseln-Ideen. Raute Unterlegscheiben. Raute Geokrets in Folie oder gepresst mit Zettel. Raute Deko. Raute Mini-Lampenschirme für LED-Lämpchen. Raute kleine Gefäße zum Sortieren. Raute Pflanzentöpfchen. Die Raute hat er immer vorgelesen. Naja. Okay. Aber vielleicht kann ich das ja mal nutzen hier, hier auch mal von einer anderen Stimme ja sowas vorlesen zu lassen. Ne? Ja, so verzweifelt bin ich schon. Ne? Da ist ja nämlich schon hier den Assistenten alles, ne? Und Say It, um hier eine andere Stimme mal reinzubringen. Das ist unfassbar. Ja, aber das wäre doch vielleicht was, ne? Ne? Aber das ist schwierig mit der. Mit diesem Buzzword, ne? Ich würde den Google Assistant ja viel öfters hier in der Sendung einsetzen, ja. Wenn ich nicht immer dieses Buzzword sagen müsste und bei euch dann unter Umständen, wenn ihr das nicht speziell für eure eigene Stimme nur, also Sicherheitseinstellung, ja, für eure eigene Stimme nur aktiviert habt, dann geht halt bei euch eben euer Smartphone los und der Assistant oder Google Now wollen eben Eingaben haben. Also, schade eigentlich, ne? Aber ansonsten kann ich es eben nicht so gut verwenden in der Sendung. Ich kann immer Pause und Play und hin und her und bababa machen. Ne? Also, ja, nix. Und hinterher rausschneiden. Ja, also jetzt hört mal zu. Also, Say It jedenfalls kostenlos. Und wenn ihr am Anfang eben das gehört habt, bitte kauft die Vollversion von Say It. Ja? Das kommt daher, weil ich habe jetzt mal die kostenlose Version natürlich zum Test benutzt. Ja? Say It gibt es in einer Vollversion für 1,99. Dann quatscht die auch das nimmer, dass ihr das bitte kaufen solltet. Ja? Ansonsten gibt es hier erstmal keine weiteren Einschränkungen. Ihr könnt es also voll und ganz ausprobieren. 1,99 € ist nicht die Welt. Also wenn ihr das dann sagt, okay, das nutze ich, ne, dann könnt ihr ja die Vollversion kaufen und dann habt ihr eben diese Ansprache vorher nicht mehr. Ja, viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Die App liest einfach die Texte vor, liest Artikel vor, ihr könnt komfortabel dazu sharen und ja, ich glaube, es ist einigermaßen auch Verständnis, ne? Verständlich, so. Bah. Aber, über manche Sachen muss man einfach hinwegsehen, wie zum Beispiel Raute, ne? Blablabla, Raute und blablabla und Raute, wenn sie wenigstens Hashtag sagen würde, nein, aber es ist eine Raute. Ja, es ist eine Raute. Ja, sag mal so, was soll ich machen? Ja, es ist eine Raute, kein Hashtag. Jo, und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Bei YouTube, The Netcasts. Oben eingeben, da suchen schon, findet ihr die Community bzw. den Channel, The Netcasts. Und dort könnt ihr dann alles loswerden. Freue ich mich immer drüber. Einige Links und Informationen findet ihr auch auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcasts.com. Jetzt noch irgendwas? Ja? Nicht, ne? Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Und natürlich auch die kleine Grünantenne. Tschüss!